Erster Salomo baute 13 Jahre lang an seinem eigenen Palast, bis das gesamte Gebäude schließlich fertig war. Zweiter, er errichtete das Libanonwaldhaus, das sehr groß und hoch war und auf 4 Reihen von Säulen aus Zedernholz stand. Dritter, das Dach bestand ebenfalls aus Zedernholz und lag auf den Balken, die von insgesamt 45 Säulen getragen wurden. Vierter, die Fenster waren in 3 Reihen übereinander angeordnet, so dass sich die Lichtöffnungen jeweils genau gegenüberlagen. Fünfter, alle Türen und Fensterrahmen hatten eine rechteckige Form und waren so gebaut, dass sie sich in 3 Reihen gegenüberstanden. Sechster, er baute auch eine Halle mit Säulen, die eine Vorhalle hatte und als Eingangsbereich diente. Siebter, danach errichtete er die Thronhalle, in der er als Richter Recht sprach, und ließ sie komplett mit Zedernholz verkleiden. Achtes, sein eigenes Wohnhaus und das Haus für die Tochter des Pharao baute er in einem ähnlichen Stil wie die anderen Hallen. Neunter, alle diese Gebäude wurden aus hochwertigen, genau zugeschnittenen Steinen gebaut, die sowohl innen als auch außen glatt gesägt waren. Zehnter, das Fundament bestand aus besonders großen und wertvollen Steinen, die dem gesamten Bau eine feste Basis gaben. Elfter, über dem Fundament verwendete man ebenfalls teure, behauene Steine und Balken aus Zedernholz für die Wände. Zwölfter, der große Vorhof war von einer Mauer aus Steinlagen und Zedernbalken umgeben, genau wie der innere Hof des Tempels. 13. König Salomo schickte Boten nach Tyros, um einen erfahrenen Handwerker namens Hiram zu sich zu holen. 14. Hiram war der Sohn einer Witwe und ein Experte für Bronzearbeiten, der mit großer Weisheit und Geschicklichkeit alle Aufträge ausführte. 15. Er goss 2 große Säulen aus Bronze für den Eingang des Tempels, die sehr hoch und innen hohl waren. 16. Für die Spitzen der Säulen fertigte er 2 große Kapitäle aus Bronze an, die jeweils mehrere Meter hoch waren. 17. Er schmückte diese Kapitäle mit kunstvollen Geflechten und Ketten, die wie ein Netz um die oberen Teile der Säulen lagen. 18. Außerdem verzierte er die Säulen mit 2 Reihen von Granatäpfeln aus Bronze, die rings um die Kapitäle angebracht waren. 19. Die Kapitäle an der Spitze der Säulen in der Vorhalle hatten die Form von Lilienblüten, was sehr prachtvoll aussah. 20. Diese Verzierungen befanden sich an beiden Säulen direkt über dem gewölbten Teil, der an das Gitterwerk grenzte. 21. Salomo stellte die Säulen vor der Tempelhalle auf, die rechte Säule nannte er Jachin und die linke Säule nannte er Boas. 22. Da die Spitzen der Säulen wie Lilien geformt waren, war die Arbeit an den großen Säulen nun erfolgreich abgeschlossen. 23. Hiram goss auch ein riesiges rundes Becken aus Bronze, das man das Erne-Meer nannte und das sehr groß war. 24. Unter dem Rand des Beckens verliefen 2 Reihen von bronzenen Verzierungen, die direkt beim Gießen mitgeformt worden waren. 25. Das Becken stand auf 12 Rindern aus Bronze, von denen jeweils 3 in eine der 4 Himmelsrichtungen blickten. 26. Die Wand des Beckens war etwa eine Handbreit dick und der Rand war so geformt wie eine offene Lilienblüte. 27. Er fertigte auch 10 fahrbare Gestelle aus Bronze an, die alle die gleiche Größe und Form hatten. 28. Diese Gestelle waren so konstruiert, dass sie Seitenwände und Rahmen besaßen, die zwischen den Eckpfosten befestigt waren. 29. Auf den Seitenwänden waren Löwen, Rinder und Engelwesen abgebildet, während darüber und darunter Blumengirlanden zu sehen waren. 30. Jedes Gestell hatte 4 Räder und Achsen aus Bronze sowie spezielle Stützen an den Ecken, um das Becken zu halten. 31. Oben auf dem Gestell gab es eine runde Öffnung, die mit verschiedenen Gravuren und Mustern verziert war. 32. Die 4 Räder befanden sich unter den Seitenwänden und waren fest mit dem Gestell verbunden, damit man es bewegen konnte. 33. Die Räder waren wie Wagenräder gearbeitet, wobei alle Teile wie Speichen und Narben aus gegossener Bronze bestanden. 34. An den 4 Ecken jedes Gestells befanden sich Stützen, die aus einem einzigen Stück mit dem restlichen Rahmen gegossen waren. 35. Oben auf dem Gestell gab es eine runde Halterung, die dazu diente, das Wasserbecken sicher an seinem Platz zu halten. 36. Hiram gravierte Engelwesen, Löwen und Palmen in die freien Flächen ein und fügte überall Girlanden als Schmuck hinzu. 37. Auf diese Weise stellte er die 10 Gestelle her, die alle in der gleichen Form und Größe gegossen worden waren. 38. Danach fertigte er 10 Becken aus Bronze an, wobei auf jedem der 10 Gestelle genau ein Becken platziert wurde. 39. erstellte 5 Gestelle auf die Südseite und 5 auf die Nordseite des Tempels, während das große Becken im Südosten stand. 40. Hiram stellte auch Töpfe, Schaufeln und Schalen her, womit er alle Arbeiten für den Tempel des Herrn beendete. 41. Dazu gehörten die 2 Säulen mit ihren runden Kapitelen und die Gitterwerke, welche die Kapitele bedeckten. 42. Er fertigte 400 Granatäpfel an, die in 2 Reihen an den Gittern der beiden Säulenkapitele hingen. 43. Ebenso gehörten die 10 fahrbaren Gestelle und die 10 bronzenen Becken zu den fertiggestellten Gegenständen. 44. Auch das große Wasserbecken und die 12 Rinder, die das Becken trugen, waren Teil seiner Arbeit. 45. Alle diese Gefäße und Werkzeuge, die Hiram für König Salomo herstellte, bestanden aus glänzend polierter Bronze. 46. Der König ließ diese Gegenstände in der Ebene des Jordans gießen, wo der Boden für die Tonformen gut geeignet war. 47. Salomo ließ die Bronze nicht wiegen, weil es so viele Gegenstände waren, dass man das Gewicht nicht bestimmen konnte. 48. Außerdem ließ Salomo die goldenen Gegenstände für das Innere des Tempels anfertigen, wie den Altar und den Tisch für das Brot. 49. Er ließ auch die Leuchter aus reinem Gold herstellen, die zusammen mit den goldenen Blumen und Lampen vor dem Allerheiligsten standen. 50. Sogar die Schalen, Messer und die Angeln für die Türen des Tempels wurden aus reinem Gold angefertigt. 51. Als alle Arbeiten am Tempel abgeschlossen waren, brachte Salomo das Silber, das Gold und die Schätze seines Vaters David in das Haus Gottes.